Abschnitt 62 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Rückschau. Der Weg, den ich im Leben gehe, hat wenig grüne Stellen. Von fern her blinkt ein lichter See, Gold leuchten seine Wellen. Gold leuchtet auch ein stolzer Bau auf fernem Wolkenthrone. Es ist mein Schloss im Märchenblau, das ich nicht mehr bewohne. Doch denk ich gerne an die Zeit, als wir da droben hausten und in erhabner Einsamkeit die Frühlingsstürme brausten. Als wir da oben, du und ich, die ganze Welt vergaßen, im Jugendtaumel freventlich zu lieben uns vermaßen. Die Sintflut kam, mein Glück ward jäh zerstört durch trübe Willen, der Weg, den ich im Leben geh, hat wenig grüne Stellen. Ende von Rückschau.